Hadith Nummer 95. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, seine Worte dreimal wiederholte, damit sie so verstanden werden, wie er es gemeint hatte. Und wenn er zu den Leuten kam, grüßte er sie mit dem Friedensgruß und wiederholte diesen dreimal.